Kapitel 16. Akkusativ. Übung 1. Beispiel. Haben Sie keinen Computer? Doch, ich habe natürlich einen Computer. Doch, ich habe natürlich einen Computer. Doch, ich habe natürlich einen Computer. Und jetzt Sie. Haben Sie keinen Computer? Doch, ich habe natürlich einen Computer. Haben Sie keine Kreditkarte? Doch, ich habe natürlich eine Kreditkarte. Haben Sie keinen Schirm? Doch, ich habe natürlich einen Schirm. Haben Sie kein Auto? Doch, ich habe natürlich ein Auto. Haben Sie keinen Laptop? Doch, ich habe natürlich einen Laptop. Haben Sie keine Jacke? Doch, ich habe natürlich eine Jacke. Haben Sie kein Handy? Doch, ich habe natürlich ein Handy. Haben Sie keine Tasche? Doch, ich habe natürlich eine Tasche. Haben Sie keine Bücher? Doch, ich habe natürlich Bücher. Haben Sie keine Stifte? Doch, ich habe natürlich Stifte.